Als Kind stand ich auf ner Wiese und da sah ich eine Kuh. Ich bot ihr gleich meine Freundschaft an und die Kuh, die stimmte zu. Später ging ich wieder auf die Weide und gab meiner Kuh den schönen Namen Heide und die Kuh nickte dazu. Und keine Stunde später waren wir per Du. Doch Mutti hat gesagt, ich soll dem Essen keinen Namen geben. Und Mutti hat gesagt, in meinem Leben wird's noch genug Kühe geben. Doch Mutti hat gesagt, ich soll dem Essen keinen Namen geben. Sie hat gesagt, in meinem Leben wird's noch genug Kühe geben. Mit 16 traf ich dann Sibylle. Und ja doch, ich geb es zu. Sibylle war schon etwas komisch und manchmal sogar eine Kuh. Drum tauschte ich mit Dirk nach einer Messe die Freundin und danach ging's zum Essen. Ich hatte Steak und sie Ragu. Doch auch Silke war ne Kuh. Doch Mutti hat gesagt, ich soll den Frauen nicht so Namen geben. Und Mutti hat gesagt, in meinem Leben wird's noch genug Frauen geben. Sie hat gesagt, ich soll den Frauen nicht so Namen geben. Und Mutti hat gesagt, in meinem Leben wird's noch genug Frauen geben. Mit 20 wollte ich nichts mehr wissen, hatte genug von jeder Kuh. Inzwischen hatte ich auch mein Coming Out und das trug wohl mit dazu. Ich trieb mich rum bei Stuttgarts Männern und war mit jedem fast per Du. Doch spiel ich nie mit fremden Hämmern, das war für mich immer Tabu. Doch Mutti hat gesagt, ich soll den Dingen nicht so Namen geben. Und Mutti hat gesagt, in meinem Leben wird's noch genug Männer geben. Sagt, ich soll den Dildo aus dem Hintern nehmen. Skate essend, Heide ist fertig, hahaha. Mutti hat gesagt, ich soll den Dingen nicht so Namen geben. Das Teil heißt Hans, weil das reimt sich halt so schön. Doch Mutti hat gesagt, ich soll den Dingen nicht so Namen geben. Ja gut, ich bin ins Omen Dennis oder Venus. Doch Mutti hat gesagt, ich soll den Dingen nicht so Namen geben.